bloß ein bohrender Zweifel, ich kenne ihn gut. Alles um dich scheint gefühlstot und kalt. Seelenlose so Kraftspirale der Gewalt. Doch ich weiß genau, dass es auch anders geht. Bin dankbar für euch und dass ihr versteht. Leben und lassen ohne Herrschaft und Klasse. Mein Herzblut für jeden, der in sich Frieden trägt. Wenn die Sturmflut kommt, bricht über dir ein und du schleuderst sinnlos durch die Wogen. Alle Hände sind fern, du schwankst umher. Kein Hoffnungsschimmer leuchtet weit und breit. Bricht durch das Dunkel ein Sonnenstrahl. Verteilt der Wind im Sturm, wenn du das Licht allein volle Fahrt voraus mit der Kraft des Herzens Recher und Schweiß. Unterworfen in dem öden Prinzip, im Schwerpunkt des Verfalls, es schleift am Gemüt, in die Aussicht getrübt, dir nichts auf Ruf gibt, halt dich an die Güte, die auch in uns blüht. Denn ich weiß genau, dass es auch anders geht. Bin dankbar für euch und dass ihr versteht. Leben und lassen ohne Herrschaft und Klasse. Mein Herzblut für jeden, der in sich Frieden trägt. Wenn die Sturmflut kommt, bricht über dir ein und du schleuderst hilflos durch die Wogen. Alle Häfen sind fern, du schwankst du mehr. Schimmer leuchtet weit und breit. Bricht durch das Dunkel ein Sonnenstrahl. Verteilt der Wind im Sturm, du bist nicht allein. Vor der Fahrt voraus mit der Kraft des Herzens Recher und Schweiß. Auch wenn das Ersehnte unerreichbar scheint, wir reiten auf der Welle der Utopie. Mit Freude voraus überholen wir den Schall. Mit der Kraft des Herzens, welcher uns feint.